بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله سس على بامس بمهاتسجن الله زيج متهال بمهاتسكايت من بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet und du wirst niemanden finden können, der ihn in die Irre leitet, und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist Irre geleitet und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leiten könnte. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir waren stehen geblieben im Kapitel 8.8, und zwar geht es um die Sahur-Mahlzeit und allgemein um die erlaubten, erwünschten und verpönten Taten während des Siyam. Und wir haben ausführlich darüber gesprochen, dass wir den Sahur gegen Ende der Nacht einnehmen und die Beweise dafür. Und das letzte, was wir erwähnt hatten ungefähr, war ein Hadith von Zayd radiallahu anhu, in dem er gesagt hat, wir pflegten mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam die Sahur-Mahlzeit einzunehmen. Dann fragte Anas radiallahu anhu, wie viel Zeit blieb denn zwischen dem Sahur bzw. der Sahur-Mahlzeit und dem Adhan vom Fajr? Er sagte, eine Zeitspanne von ungefähr 50 Ayat. Und wir haben darauf hingewiesen, dass dieser Hadith ein Hinweis darauf ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Freunden zusammen gegessen hat und dass er bescheiden war, alaihi salatu wasallam. Und die Gelehrten haben auch aus diesem Hadith entnommen, dass man dass das zu einem guten Charakter eines Gelehrten oder eines Sheikh gehört, dass er seine Zeit auch mit anderen Leuten verbringt. Allerdings Allah subhanahu wa ta'ala hat darauf hingewiesen, dass man die Zeit der Gelehrten nicht verschwenden darf. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. Das heißt, wenn ihr dann gegessen habt, gemeint ist in der Aya mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bei ihm zu Hause, wenn ihr dann gegessen habt, dann geht wieder weg. Und das heißt, man sitzt dann nicht und unterhält sich noch länger und verschwendet die Zeit, denn jeder Muslim hat seinen Alltag, jeder Muslim hat seine Familie, auch der Gelehrte hat seine Frau, hat seine Kinder, und deswegen darf man die Zeiten von solchen Menschen, besonders von solchen Menschen, nicht verschwenden. Und als nächstes wollten wir über den Sahur, hatten wir eigentlich schon gesprochen, wir haben gesagt, es gibt noch Weisheiten, die man zu Sahur noch erwähnen kann, und zwar ist es, dass der Sahur natürlich den Fastenden stärkt. Wir haben darauf hingewiesen, dass das ein Grund dafür ist, dass der Muslim immer die Ursachen in Kauf nehmen soll. Das heißt, der Muslim, wenn er auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, soll er auch diejenigen Ursachen ausnutzen, die dazu führen, dass man das erreicht, was man als Muslim erreichen soll. Und dazu gehört das Fasten. Und das Fasten erreicht man und kann man überstehen, wenn man natürlich auch die Sahur-Mahlzeit eingenommen hat. Ist es eine hilfreiche Ibadah, denn das Essen zu dieser Zeit, wenn man das richtig macht, mit der richtigen Niyyah, dann wird man von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt. Insofern hat man sowieso mehrere Gründe, zu dieser Zeit aufzustehen. Einmal das Sahur und zweitens das Fajr-Gebet. Und es ist Sunnah, wie wir gesagt haben, den Sahur so spät wie möglich einzunehmen. Allerdings unter der Bedingung, dass man nicht versehentlich nach Eintritt der Morgendämmerung isst. Deswegen ein Muslim muss auf Nummer sicher gehen. Wenn er sich nicht sicher ist, muss er sich vergewissern. Und er kann nicht sagen, also es scheint, dass draußen noch Nacht ist, nach meinem Auge, Pi mal Daumen, ich denke, es ist immer noch Nacht und deswegen esse ich weiter. Laut dem Grundsatz, Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Das passt in diesem Fall überhaupt nicht, weil du hast die Möglichkeit, dich zu vergewissern, und dann musst du dich auch vergewissern. Das Gegenteil vom Sahur ist vielleicht das Fasten zu brechen. Im nächsten Punkt heißt es, das Fasten möglichst früh brechen. Es ist Mustahab, das Fasten so früh wie möglich zu brechen. Das heißt, sobald man sich sicher ist, dass die Sonne untergegangen ist, soll man sein Fasten brechen. Den Beweis dafür finden wir in folgendem Hadith. Sahl ibn Sa'ad berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, La yazalu an-nasu bi khair ma ajjalu al-fitr. Sahl ibn Sa'ad berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, den Menschen geht es so lange gut, solange sie sich mit dem Fastenbrechen beeilen. Solange sie sich mit dem Fastenbrechen beeilen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist eine zusätzliche Information an dieser Stelle, der Prophet alaihi salatu wasallam selbst hat etwas gemacht, was man Wisal nennt. Wisal bedeutet, dass man mehr als einen Tag hintereinander fastet, ohne sein Fasten zu brechen. Der Prophet alaihi salatu wasallam sagt in einem Hadith in Sahih Bukhari: لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. Das heißt, der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam: Ihr sollt nicht zwei Tage miteinander verbinden, also Wisal machen. Wisal heißt nochmal, dass man zwei Tage oder mehr hintereinander nicht sein Fasten bricht. Er sagte: Macht kein Wisal. Aber sollte jemand dennoch unbedingt Wisal machen wollen, dann maximal bis zur Sahar-Zeit. Dann maximal bis zur Sahar-Zeit. Und aus diesem Hadith, oder die Gelehrten, sind also unterschiedlicher Meinung über das Urteil dieses Wisal. Die erste Meinung ist die Meinung der Zahiriyya und Imam al-Shafi'i in seinem Buch Al-Umm und ist auch eine Version über Imam Ahmad, rahimahullahu ta'ala, und auch eine Ansicht mancher Malikiya wie Abu Bakr ibn al-Arabi, rahimahullah. Sie alle sagen, es ist haram, dass man Wisal macht. Sie sagen, es ist haram, dass man Wisal macht. Und sie begründen ihre Ansicht mit einer Ayah aus dem Koran al-Karim. Allah Azza wa Jal sagte: ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Das heißt, hierauf vervollständigt euer Fasten bis zur Nacht. Und das bedeutet, dass natürlich, sobald die Nacht eingetroffen ist, man sein Fasten brechen soll, weil dann hat man sein Fasten vollendet. Und das ist die erste Ansicht unter den Gelehrten. Sie sagen also, dass man Wisal nicht machen darf. Also wenn jemand es macht, dann macht er etwas, was haram ist. Was ist Ihr Argument dann gegenüber der Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das selbst gemacht hat? Antwort lautet, ihre Antwort ist, dass das eine Sache ist, die speziell für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt und für sonst jemand anderes, genauso wie der Prophet alaihi wasallam mehr als vier Frauen heiraten durfte, so durfte er auch Wisal machen. Und es gibt Dinge, die darf der Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz alleine machen, die andere nicht machen dürfen. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten ist, dass der Wisal makruh ist. Makruh bedeutet, es zu unterlassen ist besser. Es zu unterlassen ist besser, aber wenn du es machst, dann darfst du den Wisal machen, denn auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn gemacht. Die dritte Ansicht macht eine Fallunterscheidung und sagt, es kommt auf die Person an, die selbst diesen Wisal machen möchte. Wenn sie einen starken Körper hat und diese Sache aushalten kann, dann ist dieser Wisal für sie erlaubt. Und der Beweis, und natürlich wenn nicht, dann nicht. Und der Beweis für sie ist, dass der Prophet alaihi salatu wassalam in einer Überlieferung sagte: Ich bin nicht so wie ihr. Ich bin nicht so wie ihr. Das heißt, er sagte: Allah subhanahu wa ta'ala gibt mir zu essen und zu trinken. Allah subhanahu wa ta'ala gibt mir zu essen und gibt mir zu trinken. Und die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das damit begründet hat, weist darauf hin, dass es um die Energie geht, die du hast oder nicht hast. Weil er wollte dir sagen, ich bekomme Energie, von wannen du keine Energie bekommst. Deswegen gilt die Sache für mich und gilt nicht für dich. Und deswegen haben daraus die Gelehrten dieser zweiten Ansicht entnommen, dass die Sache abhängt davon, ob du kannst oder ob du nicht kannst. Und der Hadith ist in Sahih al-Bukhari, Abu Huraira radiallahu anhu sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, la tuwasilu, das heißt, macht kein Wisal. Qalu innaka tuwasil. Sie sagten, oh Gesandte Allahs, du machst doch Wisal. Und das weist darauf hin, und an dieser Stelle muss man aufpassen. Nicht, dass jemand denkt, dass die Sahaba radiallahu anhum dem Propheten widersprechen wollten in diesem Moment. Sondern, das ist kein Widerspruch, sondern, was hat sie dazu gebracht, diese Aussage zu machen? Weil sie unbedingt den Propheten nachahmen wollen. Als hätten sie gesagt, oh Gesandte Allahs, du hast es doch angeordnet, dass wir dir nachmachen sollen. Wie sollen wir dir nachmachen, wenn du uns jetzt verbietest, etwas zu machen, was du selbst tust? Das ist für uns ein Widerspruch, was sollen wir machen? Daraufhin sagt er, inni lastu mithlakum, ich bin nicht so wie ihr. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Er sagte, bei Nacht gibt mir mein Herr zu essen und zu trinken. Bei Nacht gibt mir mein Herr zu essen und zu trinken. Dann heißt es in der Überlieferung weiter, sie haben dann nicht aufgehört mit dem Wisal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann mit ihnen Wisal gemacht, 2 Tage oder 2 Nächte, und danach haben sie den Neumond gesehen. Daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, لو تأخر الهلال لزدتكم, er sagte, wenn der Hilal erst noch später hinaus aufgegangen wäre, der Neumond, dann hätte ich euch noch mehr Tage hinzugefügt, hätte ich den Wisal also weiter mit euch gemacht. Und was eben darauf hinweist, dass die Sache nicht haram sein kann. Denn wenn sie haram gewesen wäre, dann würden sie sich dadurch Allah entfernen. Aber sie machen etwas, und der Prophet s.a.w. hat es ihnen zwar untersagt, aber es gibt einen Unterschied, ob ich dir sage, untersagt oder verbieten. Verbieten im Sinne von, dass ich dir sage, es ist haram. Oder untersagt, mach es nicht, weil das ist nicht so gut für dich, weil du hältst das vielleicht nicht aus. Kann sein, du hältst es ein paar Tage aus, aber nachher hast du dann überhaupt keine Lust mehr auf Fasten. Du fastest dann gar nicht mehr, weil es zu viel für dich geworden ist, und der Schuss geht in den Ofen. Ja? Deswegen manche Leute zum Beispiel, sie beten sehr, sehr viel. 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, und dann beten sie nie wieder. Also ich meine in der Nacht. Okay? Dann lieber er betet jeden Tag nur 3 Raka'a in der Nacht, aber Zeit seines Lebens. Ist besser für ihn, als wenn er es einmal macht und dann für immer unterlässt. Die Gelehrten sind unterschiedlicher Meinung, ob die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam wortwörtlich zu verstehen ist oder nicht. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Das heißt, bei Nacht verweile ich, wer mir mein Herr zu essen und zu trinken gibt. Die Frage ist, ist diese Aussage wortwörtlich zu verstehen oder nicht wortwörtlich zu verstehen? Manche Gelehrte sagen, diese Aussage ist im übertragenen Sinne zu verstehen, und du darfst es nicht wortwörtlich verstehen. Und sie begründen ihre Ansicht damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam wirklich zu essen und zu trinken geben würde, wie es wortwörtlich heißt, dann wäre es kein Wisal, sagen sie. Dann wäre es kein Wisal. Weil Wisal bedeutet, dass man nicht isst und nicht trinkt, also nichts macht, wodurch das Fasten ungültig wird, mehrere Tage hintereinander. Aber er bekommt ja zu essen und zu trinken. Also sagen sie, dann wäre es kein richtiger Wisal. Deswegen weist es darauf hin, dass der Prophet alaihi salatu wassalam durch sein Beten in der Nacht und durch sein Fasten am Tag, durch seinen Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala, den Eifer bekommt, den kein anderer Mensch bekommt, und deswegen das Fasten länger aushält als alle anderen. Und es ist bekannt, dass je stärker dein Wille ist und stärker dein Eifer ist, desto mehr kannst du leisten im Vergleich zu Leuten, die faul sind und müde sind und immer schlapp sind. Okay? Das ist die erste Ansicht. Die zweite Ansicht, also wie gesagt, die Leute, die schon sagen, ah, das ist mir zu viel in Europa, der Tag ist zu lang, dann natürlich, wenn er sich das einredet, wird ihm das schwerer fallen, natürlich den Wisal zu machen. Aber Wisal, da ist noch keiner dran gestorben. Und deswegen, es geht. Ist nur eine Frage des Willens. Die zweite Sache ist, die zweite Ansicht ist, der Gelehrten, sie sagen, nein, es geht um einen wirklichen Wisal. Der wirkliche Wisal bedeutet, dass der Prophet tatsächlich von seinem Herrn zu essen und zu trinken bekommen hat, auf eine Art und Weise, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Und sie begründen das erstens mit der offensichtlichen Bedeutung des Hadiths. Der Prophet hat es gesagt. Er hat gesagt, mein Herr gibt mir zu essen und zu trinken. Und grundsätzlich muss man sich an die offensichtliche Bedeutung der Überlieferung halten. Und ich habe nicht das Recht zu sagen, nee, der Prophet meinte was anderes. Das Recht habe ich nicht, es sei denn, es gibt dafür einen deutlichen Beweis. Diesen deutlichen Beweis hat die erste Gruppe der Gelehrten gebracht, weil sie haben gesagt, wenn man isst und trinkt, hat man nicht wirklich Wissal gemacht. Aber die Gelehrten der zweiten Ansicht widersprechen dem. Erstens sagen sie, wie gesagt, man hat sich an die offensichtliche Bedeutung des Wortes zu halten. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte, dann hätte er gesagt, ich bekomme von meinem Herrn zu essen und zu trinken im Sinne von, dass ich Kraft schöpfe durch ihn, subhanahu wa ta'ala, oder wie auch immer. Also der Prophet hätte das sagen können, alaihi wasallam. Die zweite Begründung der zweiten Ansicht ist, sie sagen, wenn jemand Wissal macht oder wenn jemand fastet, besser gesagt, angenommen jemand fastet. Fasten auf Arabisch heißt Siyam. Siyam, haben wir gesagt, bedeutet sprachlich gesehen innehalten, vor etwas Abstand nehmen, Imsak machen. Tayyib. Wenn eine Person fastet und sie isst und trinkt, weil sie vergessen hat, dass sie am Fasten ist. Ist ihr Fasten dann gültig oder ist es ungültig geworden? Es bleibt gültig. Hat diese Person, warum bleibt sie gültig? Weil der Prophet es gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Hat diese Person in Wirklichkeit sich vom Essen, Trinken zurückgehalten? Nein. Also worum geht es eigentlich? Geht es um das tatsächliche Siyam? Ob das man tatsächlich nicht gegessen und getrunken hat? Oder geht es darum, was bei Allah subhanahu wa ta'ala als Siyam aufgeschrieben wird? Zweifellos das Zweite. Es geht um die religiöse Bedeutung von Siyam und nicht um die materielle, wenn man das so sagen könnte. Zweitens, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat doch im Hadith gesagt, man shariba wa akala nasiyan falyutimma sawmah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Guckt mal, was der Prophet sagt, ganz interessant. Er sagte, wer aus Vergesslichkeit gegessen oder getrunken hat, der soll weiter fasten. Denn in Wirklichkeit hat ihm Allah zu essen und zu trinken gegeben. Dieses Essen und Trinken, was Allah gegeben hat, war das wirklich oder im übertragenen Sinne? Es war wirklich. Es war tatsächlich was Materielles, was wirklich deinen Bauch vielleicht sogar voll gemacht. Okay? Und das weist darauf hin, dass diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man das gemäß der offensichtlichen Bedeutung zu akzeptieren hat. Und dass man diese Uminterpretation nicht machen soll, auch wenn das manche Gelehrte gemacht haben, aber stärker und richtiger ist, dass wir daran glauben, so wie der Prophet es gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Und natürlich auch überliefert über Aisha und Abu Huraira und Abu Sa'id al-Khudri, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Sie alle waren auch der Meinung, dass es haram ist, der Wissal. Dass es also nur eine Sache ist, die für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt. Und offensichtlich ist es so, dass man es nicht machen soll. Offensichtlich ist die Ansicht makruh, weil der Prophet alaihi wasallam deutlich gesagt hat, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr. Den Menschen geht es so lange gut, solange sie sich mit dem Fastenbrechen beeilen. Und das ist eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die wir auch so zu akzeptieren haben, wie er es gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und keiner kann sagen, woran das liegt. Weisheiten, sicherlich gibt es Weisheiten. Und zwar, weil wenn eine Person die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei so einer Sache unterlässt, obwohl jeder normale, vernünftige Mensch sich darauf freut, dass die Sonne untergegangen ist im Ramadan, damit er seine Mahlzeit zu sich nehmen kann, das heißt, es ist ein natürliches Bedürfnis, gestärkt von der Religion, weil sie dir sagt, es ist eine Sunna, und du unterlässt beides, dann hast du ein Problem. Dann stimmt irgendetwas nicht. Dann stimmt irgendetwas nicht. Und deswegen, die einzige Sache, die vielleicht sein könnte, wie wir gesagt haben, er will Wissal machen. Aber haben wir gesagt, du sollst es nicht machen. Und das ist speziell für den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Aber wir sagen nicht, dass es haram ist, weil Sahaba haben es mit ihm gemacht. Deswegen sagen wir nicht, dass es haram ist. Aber besser ist es, man bricht sein Fasten so früh wie möglich. Die nächste Frage ist, wann der Muadzin sein Fasten brechen soll. Das ist eine interessante Thematik. Warum? Weil an dieser Thematik sehen wir, liebe Geschwister, dass die Ulama, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, subhanallah, jede einzelne Situation berücksichtigt haben. Weil wenn du sagst, und deswegen denkt nicht, dass diese Themen auch manchmal, wenn sie so aneinandergereiht sind, als wären die Themen abgehackt voneinander. Man denkt manchmal, wenn man das Buch vielleicht liest oder Bücher von Gelehrten liest, dass wieso kommt dieses Thema jetzt ausgerechnet an dieser Stelle? Glaubt mir, wenn du ein bisschen darüber nachdenkst oder darüber fragst, du wirst sehen, dass jedes Thema ist an der richtigen Stelle. Ist an der richtigen Stelle. Wie zum Beispiel dieses Thema, wann soll der Muadzin sein Fasten brechen? Könnte man sich fragen, was hat es damit zu tun? Die Antwort ganz einfach, weil wir gerade eben gesagt haben, dass man sein Fasten früh brechen soll. Wenn also der Muadzin sein Fasten früh bricht, ist er der Grund dafür, dass alle anderen ihr Fasten spät brechen. Und wenn er sein Fasten spät bricht, ist er der Grund dafür, dass alle ihr Fasten früh brechen. Also du hast einen Konflikt und den musst du lösen. Und in der Scharia gibt es keine Widersprüche. Die Widersprüche befinden sich nur in unserem Kopf. Und deswegen ist das eine Thematik, die an dieser Stelle zu erläutern gilt. Für den Muadzin, sagen wir, ist es besser, zuerst den Adhan auszurufen. Jetzt brauchen wir die Begründung dafür. Die Begründung dafür ist, wir haben gesagt, in beiden Fällen, eigentlich soll man sein Fasten früh brechen. Wenn er es selbst brechen würde, würde er die Sunna umsetzen in Bezug auf sich selbst. Aber alle anderen Leute würden ihre Sunna unterlassen. Er wäre sogar der Grund dafür, dass sie ihre Sunna unterlassen. Und im zweiten Fall, wenn er den Adhan zuerst ausruft, hat er zwar in Bezug auf sich selbst die Sunna unterlassen, war aber Grund dafür, dass zig Leute die Sunna praktizieren und deswegen ist sein Lohn dafür größer. Und das weist darauf hin, dass der gläubige Mensch, wenn er Wohltaten macht, wenn er gute Taten macht und die guten Taten davon profitieren, andere davon, also er selbst und andere noch besser, dann sind diese Taten wertvoller bei Allah Azza wa Jal, als wenn er diese Taten nur für sich persönlich macht. Für den Muadzin ist es also besser, wie gesagt haben, den Adhan zuerst auszurufen, da er dann der Grund für alle anderen Muslime ist, ihr Fasten frühzeitig zu brechen. Dies ist besser für ihn, als selbst zuerst sein Fasten zu brechen und danach den Gebetsruf auszurufen. Und natürlich auch eine zweite Sache ist, dass er den Gebetsruf zur richtigen Zeit ausruft. Das ist auch eine Sache, darf man nicht vergessen. Erstens, er ist Grund dafür, dass andere die Sunna umsetzen. Zweitens, er hat den Gebetsruf richtigerweise zur richtigen Zeit ausgerufen. Und drittens, aber das passt auch in den ersten Bereich rein, er hat ja diese gute Tat unterlassen aufgrund einer Tat, die inshallah noch besser ist. Und wir glauben fest daran, dass wenn ein Mensch etwas unterlässt für Allah Azza wa Jal, dass er ihm etwas gibt, was besser ist als die Sache, die er für Allah unterlassen hat. Wenn man sagt, dass man als Muadzin zuerst sein Fasten brechen soll, diese Ansicht gibt es auch und sie stützt sich auf einer Regel und diese Regel ist auch interessant. Sie lautet, bei Gottesdiensten zieht man andere nicht vor. Bei Gottesdiensten zieht man andere nicht vor. Auf Arabisch, La Ithara fil Qurubat. La Ithara fil Qurubat. Das bedeutet allgemein, wenn du die Möglichkeit bekommst, eine gute Tat zu machen, zum Beispiel eine Ibadah, egal welche Art, zum Beispiel das Beten in der ersten Reihe. Beten der ersten Reihe. Du bist in der zweiten Reihe und da ist eine Lücke und du hast die Möglichkeit, in die erste Reihe zu gehen. In diesem Fall ist es besser, dass du egoistisch bist und selbst diese Lücke schließt. Und es ist falsch, wenn du jemand anderes diese Lücke schließen lässt. Warum? Weil wenn es geht jetzt darum, Allah näher zu kommen. Wenn du Allah näher kommen willst, macht es keinen Sinn, dass du jemand anderes vorschiebst. Weil das würde ja bedeuten, du willst Allah nicht näher kommen. Außer, dass in manchen Fällen manche Gelehrte auch eine andere Meinung vertreten. Sie sagen, wenn zum Beispiel diese Lücke frei ist vor dir und es ist bei dir dein Vater. Dann sagen manche, es ist besser, dass du deinen Vater den Vortritt lässt. Warum? Weil durch diese Wohltat deinem Vater gegenüber, mit der richtigen Absicht, mit der richtigen Nähe, näherst du dich Allah Azza wa Jal. Und diese Wohltat ist sicherlich besser als das Beten der ersten Reihe. Und Allah weiß am besten Bescheid. Aber wichtig zu wissen, dass die Gelehrten ihre Ansichten immer begründen und dass es nicht einfach eine Ansicht gibt unter den anerkannten großen Gelehrten, die grundlos ist. Es kann sein, dass er sogar ein Gelehrter eine Ansicht vertritt und sagt, mein Beweis ist, dass es keinen Beweis gibt. Warum? Weil er verlässt sich dann auf das, was ursprünglich der Fall ist. Und das ist ein Beweis wiederum. Ja? Deswegen die Gelehrten, immer reden sie mit Beweisen, auch wenn es einem manchmal nicht klar ist. Deswegen muss man fragen. Aber auf keinen Fall so tun, als würden manche Gelehrte ohne Beweise reden. Jetzt haben wir gelernt, dass wir unser Fasten sehr früh brechen sollen. Alhamdulillah. Jetzt ist die Frage, womit sollen wir unser Fasten brechen? Die Antwort lautet, es ist Sunnah, sein Fasten mit Rutab zu brechen. Rutab sind Datteln in einem bestimmten Reifestadium. Also da ist noch die Feuchtigkeit drin. Es gibt trockene Datteln, es gibt feuchte Datteln, es gibt verschiedene Arten von Datteln. Es gibt Datteln, die noch sehr unreif aussehen. Dabei sind sie von manchen Dattelarten, ist das ein Stadium, in dem man sie essen kann, obwohl sie unreif eigentlich sind. Und diese Datteln, Sunna, dass man Rutab benutzt, die noch leicht feucht sind. Tamr ist dann die Stufe danach, wenn sie schon leicht trocken werden. Ja? Und Balach ist eine Stufe davor, wenn sie also noch unreif sind. Anas radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte sein Fasten vor dem Gebet mit ein paar Rutab zu brechen. Wenn er keine Rutab hatte, brach er es durch Tamra. Das ist das andere Reifestadium. Also auch unter den Dattelsorten. Und subhanallah, das zeigt wirklich, dass die Gelehrten, sie sind diejenigen, die die Sunna des Propheten am besten umsetzen. Weil solche Kleinigkeiten wissen die meisten Menschen nicht. Und deswegen, je mehr du deine Religion lernst, desto besser kannst du die Sunna umsetzen. Dann heißt es, und wenn er keine Tamra hatte, Tamra und Tamr ist das gleiche, Tamra ist der Singular und Tamr der Plural. Wenn er keine Tamr hatte, hat er, sallallahu alaihi wasallam, einfach mehrere Hände voll Wasser genommen. Also entweder Rutab, wenn nicht Rutab, dann Tamr, wenn nicht Datteln, sagen wir mal allgemein, dann, denn du kannst daraus entnehmen, dass es allgemein um Datteln geht. Also das heißt, wenn du allgemein keine Datteln zu dir nehmen kannst, dann nimmst du Wasser zu dir und ansonsten darfst du dein Fasten brechen mit allem, womit man sein Fasten brechen kann. Aus diesem Hadith wird ersichtlich, dass man sein Fasten zuerst mit einigen Datteln bricht und erst dann betet. Warum wird das dadurch ersichtlich, liebe Geschwister? Weil es gibt Leute, die erst beten, also erst Datteln essen und ihre Mahlzeit zu sich nehmen und danach erst beten. Aber dieser Hadith ist deutlich in dieser Hinsicht, dass man zuerst sein Gebet verrichtet und danach seine eigentliche Mahlzeit einnimmt. Warum? Weil es ausdrücklich heißt, dass er sein Fasten gebrochen hat durch Datteln und wenn nicht Datteln, dann Wasser. Und das ist eindeutig, dass er, wenn er danach noch die Mahlzeit eingenommen hätte, dann hätte der Überlieferer auch noch die Mahlzeit erwähnt. Aber es ist deutlich in der Hinsicht, dass er alaihi salatu wassalam erst sein Gebet verrichtet hat. Außerdem, was auch dafür spricht, das Maghrib-Gebet ist dasjenige Gebet, das man, oder ist eines derjenigen vier Gebete, die man alle zum Anfang der Zeit verrichten soll. Das Fajr-Gebet, Dhuhr-Gebet, Asr-Gebet und Maghrib-Gebet, alles sind Gebete, die man am Anfang der Zeit verrichten soll. Nur das Isha-Gebet ist Sunna, dass man es hinausschiebt, je nach Situation auch. Aber das Maghrib-Gebet ist auch ein Gebet, von dem manche Gelehrte der malikitischen Madhab, des malikitischen Madhab gesagt haben, dass die Zeit für das Maghrib-Gebet ist bei manchen Gelehrten nur so kurz, wie man sogar braucht, um das Gebet zu verrichten. Deswegen sollte man auf jeden Fall das Maghrib, auch wenn diese Ansicht ist marjuh, also ist weniger richtig, die stärkere Ansicht ist das Maghrib-Gebet, hat man Zeit, bis die rote Abenddämmerung verschwindet und die Isha-Zeit also eingetroffen ist. Aber unabhängig davon, dass der Muslim immer auch auf Nummer sicher geht und nicht zweifelhafte Sachen macht, auch wenn wir daran inshallah keinen Zweifel haben. Aber am Anfang der Zeit das Gebet zu verrichten ist eine Sunnah über den Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf das Maghrib-Gebet. Und wir haben auch darauf hingewiesen, wenn du gar nichts hast, mit dem du dein Fasten brechen kannst, dann sollst du es wie brechen? Mit deiner Absicht. Einem gesagt, richtigerweise darf man auch mit seiner Absicht sein Fasten brechen. Das ist auch eine gefährliche Sache, damit nicht ein Muslim sagt, ich weiß nicht, soll ich jetzt weiter fasten oder nicht weiter fasten? Das ist ein Problem schon. Das reicht schon als Problem aus. Du darfst in diesen Zweifel gar nicht reinkommen, sondern du musst entschlossen sein in deinem Fasten. Also deswegen sagen manche Gelehrte, wenn du im Zweifel bist, soll ich weiter fasten oder nicht, brauchst du gar nicht mehr darüber nachdenken, weil du hast schon aufgehört zu fasten. Okay? Die Absicht ist ganz entscheidend und gefährlich. Und der Prophet ﷺ hat deutlich gesagt, dass das Fasten, Entschuldigung, dass die Ibadat allgemein, die Taten hängen ab von den Absichten. Es soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass es einige Menschen gibt, die ihr Fasten brechen, aber das Maghrib-Gebet in der Gemeinschaft unterlassen. Mit der Begründung, sie wollen ihr Iftar, auf Arabisch Frühstück, zu sich nehmen. Dadurch begehen sie eine Sünde, weil sie das Gemeinschaftsgebet unterlassen haben. Und das heißt also, den Iftar zu sich zu nehmen, ist kein Grund, dass man das Gemeinschaftsgebet unterlässt. Denn das Gemeinschaftsgebet darf man unterlassen, wenn man natürlich Hunger hat. Aber diesen sollst du ja stillen. Und den darfst du auch stillen. Und die ganze Gemeinschaft stillt ihn. Und du kannst Datteln essen. Und du kannst zu trinken nehmen. Du kannst Brot nehmen. Du kannst nehmen, was du möchtest. Und dann hast du deinen Hunger gestillt so sehr, dass du dein Gebet zweifellos verrichten kannst. Weiterhin, wenn man sein Fasten bricht, soll man nicht vergessen, ein Bittgebet zu sprechen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Thalathu da'awat mustajabat. Da'awatu as-sa'im wa da'awatu al-mazlum wa da'awatu al-musafir." Es gibt drei Arten, oder das Bittgebet dreier Personen wird erhört: das des Fastenden, das des ungerecht Behandelten und das des Reisenden. Und es gibt auch einen anderen Hadith, es gibt einen konkreten Hadith oder zwei konkrete Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, was man sagen soll. Es gibt ein Bittgebet, das lautet: Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftart. Das heißt: O Allah, ich habe für dich gefastet und durch deine Versorgung mein Fasten gebrochen. Doch diese Überlieferungskette ist schwach, weil sie unterbrochen ist. Man sagt munqati'. Das heißt also, sie ist nicht lückenlos. Und eine mit Lücken behaftete Überlieferungskette ist ein Grund dafür, sie zu verwerfen. Aber es gibt einen authentischen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagte: "Dhahaba adh-dhama' wa batallat al-'uruq wa thabata al-ajru in sha'a Allah." Der Durst ist fortgegangen, die Adern feucht geworden und die Belohnung steht fest, so Allah will. ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Und der gläubige Mensch sollte immer versuchen, das zu machen, was authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Die letzte Thematik für dieses Kapitel lautet: darf eine Frau Tabletten einnehmen, um die Menstruation zu verhindern, damit sie fasten kann? Diese Frage oder dieses Thema passt an diese Stelle nicht unbedingt, gehört auch nicht zum ursprünglichen Text dazu, sondern der Gelehrte wurde dies gefragt zu den Fragestunden und ist aber trotzdem sinnvoll, diese Sache im Buch zu erwähnen, weil die Leute davon profitieren können. Und zwar: darf man als Frau Tabletten nehmen, wodurch eine Menstruation verhindert wird, damit sie im gesamten Monat fasten darf. Wir sollten wissen, dass die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam das nicht gemacht haben. Und deswegen sollst du es auch nicht als Frau machen. Sondern du sollst den Körper so lassen, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn erschaffen hat. Und mit Sicherheit ist es nicht gesünder, wenn man am Körper rumspielt, als wenn man den Körper so lässt, wie Allah ihn erschaffen hat. Und deswegen gilt grundsätzlich, dass eine Frau so etwas nicht machen soll. Und es gibt auch keinen besonders guten Grund, warum sie das überhaupt machen sollte. Denn Allah Azza wa Jal, er hat ihr doch erlaubt, an diesen Tagen das Fasten zu unterlassen. Dann unterlasse doch das Fasten an diesen Tagen. Kannst du nicht anmachen. Deswegen unterlasse doch das Fasten an diesen Tagen, hol es später nach. Und wir haben gesagt, und natürlich die Frau, warum möchte sie unbedingt das machen manchmal? Weil sie möchte mit der Gemeinschaft fasten. Wir sagen als Antwort, wir haben doch gesagt, wenn du eine Sache unterlässt, für Allah Azza wa Jal, dann bekommst du von Allah etwas Besseres stattdessen. Also es ist nur eine Frage von Iman, ob diese Frau ihr Iman stark genug ist. Möchte sie das machen, was ihre Seele will, ihr Nafs will, ihre Neigungen will, weil alle fasten, will ich auch fasten? Oder will sie das machen, was Allah zufriedenstellt? Dann soll sie lieber das machen, was Allah zufriedenstellt. Sollte sie aber eine solche Tablette einnehmen und diese Tablette schadet ihrem Körper nicht, sagen wir zwei Dinge. Erstens, wir sagen nicht, dass es haram ist. Wir sagen nicht, dass es haram ist, wenn sie dadurch keinen Schaden erleidet. Zweitens, wenn sie dadurch ihre Regel nicht bekommt, ist sie zum Fasten verpflichtet. Warum? Weil die Entschuldigung, nicht zu fasten, ist abhängig von der Menstruation. Wenn sie ausfällt, dann entfällt auch das Fasten. So viel zu diesem Kapitel über die erlaubten, erwünschten, verpönten Taten während des Fastens. Und wir gehen über zum darauf folgenden Kapitel, weil wir noch ein paar Minuten Zeit haben, inshallah ta'ala, die wir nutzen möchten. Und zwar geht es um das Nachholen von versäumten Tagen vom Ramadan, denn wir haben jetzt alhamdulillah gelernt, wie wir fasten, wann wir beginnen, wann wir enden. Und jetzt ist die Frage, wenn jemand manche Tage nicht fasten konnte, wie soll er diese Tage nachholen und wann und was alles damit zusammenhängt. Der erste Shawwal ist der erste Tag nach dem Ramadan und gilt als einer der beiden Eid-Tage, das heißt Feiertage im Islam. Eid al-Adha, das ist das Opferfest, und Eid al-Fitr ist das Fest nach Ramadan. Es sind also genau zwei Eid-Tage. An diesen beiden Tagen ist es verboten zu fasten. Das heißt nicht, dass es nicht auch andere Tage gibt. Es geht jetzt darum, dass diese beiden Tage verboten sind zu fasten. Der zweite Shawwal, der dritte Shawwal, der vierte Shawwal, das sind alles ganz gewöhnliche Tage. Das sind keine Eid-Tage. Wenn man die Tage vom Ramadan nachholt, kann man diese Tage am Stück fasten, hintereinander weg. Man kann aber auch die Tage verteilt fasten. Es ist mustahab, dass man die versäumten Tage direkt nach dem Eid-Tag nachholt. Also ab dem zweiten Shawwal frühestens. Und es ist auch mustahab, dass man diese Tage hintereinander nachholt. Warum? Weil das sind Schulden, die man Allah gegenüber hat. Und Allah sagt im Koran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, und beeilt euch zu einer Vergebung von eurem Herrn. Und wenn wir uns beeilen zu einer Vergebung von unserem Herrn, dann geschieht das dadurch, dass wir gute Taten machen. Und das ist eine davon. Und deswegen fällt sie auch darunter. Allerdings ist dies unter Übereinkunft der Gelehrten, das heißt unter Ijma', keine Pflicht, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Allah hat nicht gesagt, subhanahu wa ta'ala, welche Tage das sein müssen, also muss es nicht der zweite Schawal sein, kann auch später sein. Und er hat auch nicht gesagt, dass sie hintereinander sein müssen, also müssen sie auch nicht hintereinander sein. Denn wenn jemand so etwas sagt, muss er es beweisen. Manche Leute machen was ganz Besonderes, wenn das Fasten dann im Sommer zu anstrengend ist, sie schieben es dann hinaus bis zum Winter. Darf man das? Die Antwort lautet, man darf. Weil wir gesagt haben, du bist nicht verpflichtet, es schnell und sofort nachzuholen. Die einzige Sache, die du machen musst, du musst das Fasten nachholen, bevor der nächste Ramadan eingetroffen ist. Sofern du natürlich das kannst. In der Regel ist das möglich, also sollst du auch dein Fasten nachgeholt haben, bevor der nächste Ramadan eingetroffen ist. Wir werden darüber gleich auch sprechen, inshallah. Man darf zwar sein Fasten hinausschieben bis zum Winter, allerdings verringert sich dadurch die Belohnung. Die Belohnung verringert sich dadurch in zweierlei Hinsicht. Erstens, du hast dich nicht beeilt mit dem Nachholen der Tage. Und wenn du dich nicht beeilt hast, hast du also nicht die Eier umgesetzt. Ist zwar keine Pflicht, aber wie gesagt, es geht um Verringerung der Belohnung. Und wenn wir sagen Verringerung der Belohnung, natürlich, das hört sich vielleicht so einfach an, aber sogar in diesem Leben, wenn du siehst, dass jemand mehr Geld verdient, kann es sein, dass du irgendwie neidisch bist, kann sein, dass du deinen Arbeitsplatz wechseln willst, woanders hingehen willst, weil du auch so viel verdienen möchtest wie er und so weiter. Aber Yawm al-Qiyamah, die Belohnung, Allah weiß. Gerade beim Fasten, ausgerechnet beim Fasten, die Belohnung, dafür kennen wir nicht. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, außer was das Fasten angeht. Das Fasten, der Diener macht es alleine für mich und ich bin derjenige, der die Belohnung übernehmen wird. Subhanahu wa ta'ala. Insofern, beim Gebet zum Beispiel kennen wir Belohnung. Zum Beispiel, dass einem die Sünden vergeben werden, die kleinen Sünden, die man gemacht hat zwischen den Gebeten und so weiter und so fort. Aber besonders das Fasten, Allah weiß es. Wenn er dir jetzt ein bisschen weniger Belohnung gibt, Allahu a'lam, was das bedeutet. Der zweite Grund, warum die Belohnung geringer ist, klar, weil im Winter ist der Tag kürzer und wenn der Tag kürzer ist, ist die Anstrengung weniger und dann ist die Belohnung auch weniger. Nächster Punkt. Wenn der nächste Monat Ramadan eingetroffen ist, obwohl man noch Tage vom letzten Ramadan nachzuholen hat. Das ist der letzte Punkt für heute, inshallah ta'ala. Wenn man einen Tag im Ramadan nicht gefastet hat, so muss man diesen Tag nachholen. Es ist gleichgültig, ob man grundlos oder entschuldigt nicht gefastet hat. Das ist eine Meinung verschiedener unter den Gelehrten. Manche Gelehrte sagen, dass eine Person nur nachfasten darf, wenn sie einen Grund dafür hatte, nicht zu fasten. Und wenn sie absolut keinen Grund hatte, nicht zu fasten, dann wird sie nicht nachfasten können, selbst wenn sie ihr ganzes Leben lang fastet. Und deswegen braucht sie das auch nicht nachfasten, also im Sinne von, sie muss es nachfasten, aber es wird ihr nichts bringen. Aber wir sagen, dass man sein Fasten nachholen muss, egal ob man absichtlich nicht gefastet hat, also grundlos, oder ob man aus gutem Grund nicht gefastet hat. Man muss das Fasten nicht sofort nach Ramadan nachholen, sondern man darf das Nachholen auf einen späteren Zeitpunkt hinausschieben, solange man noch vor dem nächsten Ramadan genügend Zeit hat, um alle versäumten Tage zu fasten. Eine Person hat zum Beispiel 10 Tage im Ramadan nachzuholen und es bleiben nur noch 10 Tage übrig, bis der nächste Ramadan eingetroffen ist. In diesem Fall muss sie diese 10 Tage fasten. Muss. Auch wenn es dem Hadith widerspricht, dass man in der zweiten Hälfte von Schaban nicht fasten soll. Auch wenn man an den Tag des Zweifels fastet. Das heißt, diese Person, sie muss dann diese Tage nachholen und sie hat keine andere Möglichkeit. Aber normalerweise sollte der Muslim es nicht so weit kommen lassen. Aber es kann auch passieren, dass die Person krank ist und erst ein paar Tage vor dem nächsten Ramadan wieder gesund wird. Der Beweis dafür, dass man sein Fasten hinausschieben darf bis kurz vor dem nächsten Ramadan, ist ein Hadith von Aisha radiallahu ta'ala anha, sie sagte, كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. Manchmal hatte ich noch Tage vom Ramadan nachzuholen und konnte sie aber erst im Schaban nachholen. Und der Monat Schaban ist der Monat vor Ramadan. Und das weist darauf hin, dass sie sagen will damit, ich musste es im letzten Augenblick noch nachholen. Ich hatte vorher keine andere Möglichkeit gehabt. Möge Allah mit ihr zufrieden sein. Und dieser Hadith, daraus entnehmen wir, dass der Ehemann das Recht hat, seiner Frau zu verweigern, außerhalb vom Ramadan einen Tag vom Ramadan nachzuholen. Das heißt, der Ehemann darf sagen, ich möchte, wenn seine Frau sagt, ich möchte heute einen Tag vom Ramadan nachholen, dann hat der Ehemann das Recht zu sagen, nein, ich möchte nicht, dass du heute den Tag Ramadan nachholst. Oder morgen besser gesagt, weil wenn sie schon angefangen hat, darfst du natürlich nicht mehr brechen. Gemeint ist aber, wenn sie so in der Nacht sagt, morgen möchte ich fasten, er sagt zu ihr, nein, ich will nicht, dass du fastest, dann hat das Recht dazu, auch wenn es ein Pflichtfasten ist. Denn auch Aisha radiallahu anha, sie hat nicht gefastet, wie es in einer anderen Überlieferung heißt, wegen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sowieso, wenn es um freiwilliges Fasten geht, hat der Mann sowieso das Recht dazu, es ihr zu verbieten. Da sie mit dem Gesandten Allah s.a.w. beschäftigt war, konnte sie ihr Fasten erst einen Monat vor Ramadan nachholen. Dies weist darauf hin, dass man seine versäumten Tage nicht sofort nach Ramadan nachholen muss. Wenn allerdings der Monat vor Ramadan, nämlich Schaban, eingetroffen ist, kommt es darauf an, wie viele Tage man insgesamt nachzuholen hat. Wenn die nachzuholenden Tage so viele sind, wie die Anzahl jener bis zum Beginn des Ramadan, muss man auf jeden Fall anfangen zu fasten. Das habe ich jetzt schnell vorgelesen, weil das haben wir schon durchgenommen. Bei dieser Berechnung muss man davon ausgehen, dass der Monat Schaban nur 29 Tage hat. Denn sonst kann es passieren, dass man keine Zeit mehr hat. Sollte der nächste Ramadan eingetroffen sein, noch bevor man die versäumten Tage nachgeholt hat, so sind die meisten Gelehrten der Ansicht, dass man in diesem Fall zwei Sachen machen muss. Erstens, den versäumten Tag nachholen, nach Ramadan wieder. Du hast also dieses Jahr Ramadan gefastet, angefangen zu fasten, obwohl du noch Tage nachzuholen hattest vom letzten Ramadan. Sobald Ramadan eintrifft, musst du den aktuellen Ramadan fasten. Du kannst nicht sagen, ich faste den anderen Ramadan von damals nach. Das geht nicht. Du musst, und das ist die Ansicht der allermeisten Gelehrten, du musst in diesem im Ramadan den Tag von Ramadan fasten. Du darfst kein anderes Pflichtfasten fasten. Zweitens, sagen die meisten Gelehrten, muss man zusätzlich eine Sühneleistung erbringen. Diese Sühneleistung besteht daraus, pro versäumten Tag einem armen Menschen ein Viertel Sa' an Nahrung zu geben. Das ist die gleiche Einheit, was wir erwähnt haben über die Sühneleistung, die Kafara für den Geschlechtsverkehr im Ramadan. Oder am helllichten Tag von Ramadan, während man fastet. Diese Sühneleistung, also wie gesagt, hier sagen die meisten Gelehrten, wenn man also nicht rechtzeitig gefastet nachgeholt hat, gemeint ist natürlich, wenn man keinen guten Grund dafür hatte, ja, dann muss man für jeden Tag, den man nicht rechtzeitig gefastet hat, auch ein Viertel Sa' an Nahrung an einem Armen oder Bedürftigen spenden. Die stärkere Ansicht ist jedoch in diesem Fall die Ansicht der Minderheit, denn nicht immer die Mehrheit ist im Recht, aber meistens ist es der Fall. Die stärkere Ansicht ist jedoch, dass man keine zusätzliche Sühneleistung vollbringen muss. Wenn man nicht muss, heißt aber, man darf. Wenn eine Person das macht, um auf Nummer sicher zu gehen, ist das immer eine sehr gute Angelegenheit. Denn im schlimmsten Fall hat sie eine freiwillige Sadaqa gegeben und wird dafür bei Allah Azza wa Jal belohnt. Das heißt, man muss nur in Anführungsstrichen Allah um Verzeihung bitten, dass man nicht rechtzeitig nachgeholt hat, obwohl man dazu die Möglichkeit gehabt hätte. Denn wir kennen diesbezüglich keinen authentischen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Begründung dass man, weil man nicht rechtzeitig gefasst hat, genau diese Art von Kafara jemandem aufzuerlegen, bedarf eines klaren Beweises. Und diese logische Begründung ist nicht ausreichend genug, um jemanden damit zu verpflichten. Allah weiß am besten Bescheid. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.